Szene 3. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Können wir aufhören? Ich habe keine Lust mehr. Jetzt schon? Ja, jetzt. Wir spielen doch schon 2 Stunden. Nur eine Runde noch. Du willst nur nicht verlieren. Blödsinn. Ich habe viel mehr Punkte als du. Lass uns lieber etwas anderes spielen. Immer das Gleiche mit dir. Aber von mir aus, hast du eine Idee? Wie wär's mit Monopoly? Okay, das klingt gut.